Kapitel 16. Der Unhold hörte auf zu sprechen und sah mich antwortheischend an. Aber ich war verwirrt, bestürzt und unfähig, meine Gedanken so weit zu ordnen, dass ich das volle Ausmaß seines Vorschlages ermessen konnte. Er fuhr fort. »Du musst mir eine Gefährtin schaffen, mit der mich die Sympathien verbinden, ohne die ich nicht leben kann. Dies vermagst du allein, und ich fordere es als ein Recht, das du nicht verweigern darfst.« Der letzte Teil seiner Erzählung hatte meinen Ärger neu entflammt, der sich bei seiner Schilderung des friedlichen Lebens unter den Verbannten etwas gelegt hatte, und als er seine Forderung aussprach, konnte ich den Zorn, der in mir brannte, nicht länger unterdrücken. »Und dennoch weigere ich mich«, erwiderte ich. »Durch keine Folterungen wirst du je meine Einwilligung erpressen. Du kannst mich zum elendsten aller Menschen machen, aber du wirst mich nicht dazu bringen, dass ich mich vor mir selber schämen muss. Soll ich ein anderes, dir ähnliches Wesen schaffen, damit eure vereinte Bosheit der Welt zum Fluch wird? Verschwinde. Ich habe dir geantwortet. Quäle mich, aber ich werde nicht einwilligen.« »Du bist im Unrecht«, sagte der Unhold. »Anstatt zu drohen, begnüge ich mich, dich durch Gründe der Vernunft zu überzeugen. Ich bin böse, weil ich unglücklich und gemieden. Du, mein Schöpfer, würdest mich ohne weiteres in Stücke reißen. Bedenke dies und dann sage mir, weshalb ich mehr Mitleid mit den Menschen haben sollte als diese mit mir. Du würdest es gewiss nicht als Mord bezeichnen, wenn du mich in eine jener Eisschluchten stürzen und mich, das Werk deiner eigenen Hände, zerstören könntest. Soll ich den Menschen achten, wenn er mich verdammt? Lass mich friedlich unter euch leben, und anstatt euch Schaden zuzufügen, würde ich euch alle Güte erweisen, mit Dankestränen in den Augen dafür, dass ihr meine Liebe annehmt. Aber es ist unmöglich. Die menschlichen Sinne stellen unüberwindliche Hindernisse für unser Bündnis dar. Dennoch will ich mich nicht wie ein niedriger Sklave unterwerfen. Ich will die mir geschlagenen Wunden rächen. Wenn ich keine Liebe einflößen kann, will ich durch Furcht regieren. Und dir vor allem, der du als mein Schöpfer mein Erzfeind bist, schwöre ich unauslöschlichen Hass. Nimm dich in Acht. Ich will auf deine Vernichtung hinarbeiten und nicht eher ruhen, als bis dein Herz von solcher Verzweiflung geplagt wird, dass du die Stunde deiner Geburt verfluchst.« Eine teuflische Wut erregte ihn, als er diese Worte sprach. Sein Gesicht verzerrte sich zu einer scheußlichen Grimasse. Bald versuchte er, sich zu beruhigen, und fuhr fort. »Ich bin wieder zur Vernunft gekommen. Du kannst nicht wissen, wie entscheidend meine Sehnsucht nach Freundschaft für meinen Charakter ist, und glaubst womöglich nicht, dass du die Ursache dieser Zornesausbrüche und dieses Überschwanges bist. Wenn auch nur ein Lebewesen freundliche Gefühle für mich hegte, so würde ich sie ihm hundertfach vergelten. Um dieses einen Wesens willen würde ich mit dem ganzen Menschengeschlecht Frieden schließen. Doch dies ist ein Traum, der sich wohl nie verwirklichen wird. Was ich daher von dir verlange, ist billig und gerecht. Ein Wesen anderen Geschlechtes, ebenso abstoßend wie ich selber. Der Wunsch ist gering, aber er bedeutet für mich das Höchste, was ich erlangen kann, und ich gebe mich damit zufrieden. Gewiss, wir werden Monstren und Scheusale sein, von der ganzen Welt abgeschnitten, aber umso mehr werden wir zueinander halten müssen. Wenn wir auch kein Glück unser nennen würden, so wird unser Dasein wenigstens ohne Schuld oder Missetat dahinfließen können, und das Elend, das mir jetzt zuteil wurde, wird von mir auf ewig gegangen sein. O, du mein Schöpfer, schenke mir das Glück, um das ich dich anflehe, damit mein Hass sich lege und ich dir für eine Wohltat dankbar sein kann. Überzeuge mich, dass ich das Mitgefühl irgendeines lebendigen Wesens besitze, und verweigere meine Bitte nicht.« Ich war gerührt. Es schauderte mich bei dem Gedanken an die möglichen Folgen meiner Zusage, aber ich fühlte, dass etwas Wahres in seiner Anschuldigung lag. Seine ausführliche Erzählung und die von ihm dabei ausgedrückten Empfindungen bewiesen, dass er von feinfühlender Natur war. Und schuldete ich ihm nicht, als sein Schöpfer, den Anteil an Glück, den zu verschenken in meiner Macht lag? Er bemerkte den Wandel meiner Gefühle und drang in mich ein. »Wenn du einwilligst, sollst weder du noch ein anderes menschliches Lebewesen uns jemals wiedersehen. Ich werde in die grenzenlosen Weiten Südamerikas gehen. Ich brauche nicht die gleiche Nahrung wie der Mensch. Ich töte weder Lamm noch Rind, um meinen Hunger zu stillen. Eicheln und Beeren genügen uns zur Nahrung. Meine Gefährtin wird von derselben Natur sein wie ich und sich mit der gleichen Speise begnügen. Trockenes Laub wird unsere Lagerstatt sein. Die Sonne wird auf uns scheinen wie auf die Menschen und unsere Nahrung reifen lassen. Das Bild, das ich dir entwerfe, ist friedsam und redlich, und du musst fühlen, dass du es nur aus Grausamkeit und Tyrannei verweigern könntest. Wenngleich du bisher kein Mitleid gegen mich gezeigt hast, so lese ich jetzt Mitleid aus deinen Augen. Lass mich daher den günstigen Augenblick nützen und dich zu der Erfüllung meines glühendsten Wunsches überreden. Du nimmst dir vor, die Wohnstätten der Menschen zu fliehen, erwiderte ich, um in jenen Höhen zu leben, wo die Tiere der Wildnis deine einzigen Gefährten sein werden. Wie würdest du, der nach der Liebe und Sympathie des Menschen dürstet, diese Verbannung überstehen? Du wirst zurückkehren wollen, wirst ihre Freundlichkeit heischen und nur ihrem Abscheu begegnen. Dein bösartiger Zorn wird aufs Neue erregt werden, und du wirst dann überdies eine Gefährtin besitzen, die dir bei deinem Werke der Zerstörung hilft. Das darf nicht sein. Höre daher auf, ich werde nicht einwilligen. Wie unbeständig bist du doch in deinen Entschlüssen. Noch vor einem Augenblick warst du von meinen Vorstellungen gerührt. Warum verhärtest du dich aufs Neue gegen meine Klagen? Ich schwöre dir bei der Erde, die ich bewohne, und bei dir, der du mich gemacht hast, dass ich mit der Gefährtin, die du mir gibst, die Nähe der Menschen verlassen und, wo es auch sein mag, in den wildesten Gegenden leben will. Meine bösartigen Neigungen werden mich nicht mehr regieren, denn ich werde ja Mitgefühl erwecken. Mein Leben wird fröhlich dahinfließen und in meiner Todesstunde werde ich meinen Schöpfer nicht verfluchen. Seine Worte hatten eine seltsame Wirkung auf mich. Er besaß eine seltene Beredsamkeit. Ich hatte Erbarmen mit ihm, und manchmal überkam mich der Wunsch, ihn zu trösten. Aber wenn ich ihn anschaute, wenn ich die ekelhafte Fleischmasse sah, welche sich bewegte und redete, dann zog sich mein Herz vor Abscheu in mir zusammen und mein Mitleid verwandelte sich in Hass und Ekel. Ich versuchte, diese Empfindungen zu unterdrücken. Ich sagte mir, dass obgleich ich kein Mitgefühl für ihn besitzen könne, ich dennoch nicht das Recht hatte, ihm den kleinen Anteil an Glück vorzuenthalten, den ich ihm noch zukommen lassen konnte. »Du schwörst, keinen Schaden anzurichten«, sagte ich. »Aber hast du nicht schon einen Grad von Bosheit an den Tag gelegt, der mich mit Recht misstrauisch gegen dich macht? Kann dein Vorschlag nicht gerade eine Falle sein, die deinen Triumph noch erhöht, weil sie deiner Rache ein weiteres Feld öffnet?« »Ist es möglich?« »Ich dachte, ich hätte dein Erbarmen geweckt, und doch weigerst du dich noch immer, mir die einzige Wohltat zu erweisen, die mein Herz besänftigen und mich unschädlich machen kann. Wenn mich keine Bande und Zuneigungen fesseln, dann müssen unvermeidlich Hass und Verderbtheit mein Los sein. Die Liebe eines andern wird die Ursache meiner Verbrechen beheben, und keiner wird von meiner Existenz etwas ahnen. Meine Bosheit ist ja nur von einer mir aufgezwungenen Einsamkeit, die ich hasse, geboren. Und meine Tugenden müssen naturgemäß erwachen, wenn ich mit einem gleichen Wesen zusammenleben darf. Dann werde ich die Herzensneigungen eines empfindsamen Wesens besitzen und in das Geschehen und Leben, von dem ich nun ausgeschlossen bin, eingeschaltet werden. Ich schwieg einige Zeit und sann über alles, über seine Worte und die von ihm angeführten Argumente nach. Ich gedachte seiner vielversprechenden guten Eigenschaften, die er zu Beginn seiner Existenz entfaltet hatte, sowie seiner durch Abscheu und Ekel im Keime erstickten warmen, guten Gefühle. Dabei vergaß ich seine Macht und seine Drohungen in meinen Überlegungen nicht. Eine Kreatur, die in den Eishöhlen der Gletscher bestehen und sich vor Verfolgung in den Spalten unzugänglicher Schluchten verbergen konnte, besaß eine Kraft, der man von vornherein unterlegen war. Nach langen Erwägungen kam ich zu dem Schluss, dass die Gerechtigkeit sowohl ihm als meinen Mitmenschen gegenüber meine Einwilligung in sein Verlangen fordere. So wendete ich mich ihm wieder zu und sagte, »Ich bewillige deine Bitte, auf deinen feierlichen Eid hin Europa für immer zu verlassen, sowie überhaupt jeden anderen Ort in Menschennähe, sobald ich dir eine Gefährtin, die dir in deiner Verbannung folgen wird, übergeben habe.« »Ich schwöre bei der Sonne und dem blauen Himmel des Herrgotts«, rief er, »dass ich, wenn du mein Gebet erhörst, solange sie bestehen, dir nicht mehr vor Augen trete. Eile zu deinem Heim und beginne mit deinem Werk. Ich werde deine Fortschritte mit unsagbarem Bangen verfolgen und fürchte nicht, dass ich vor Beendigung derselben dich stören werde.« Mit diesen Worten verließ er mich plötzlich, möglicherweise aus Angst vor irgendeinem Umschwung in meinem Entschluss. Ich sah, wie er schneller als der Adler im Flug den Berg hinabglitt und verlor ihn bald in den Höhen und Tiefen des Eismeeres aus den Augen. Seine Erzählung hatte den ganzen Tag in Anspruch genommen, und die untergehende Sonne stand tief am Horizont, als er enteilte. Ich wusste, dass ich mich mit dem Abstieg zu Tale beeilen musste, da ich bald völlig von der Dunkelheit eingeschlossen sein würde. Aber das Herz war mir schwer, und ich wanderte müden Schrittes. Das anstrengende Schreiten auf den kleinen, gewundenen Bergpfaden, das feste Aufsetzen der Füße im Hinabsteigen, forderten meine ganze Aufmerksamkeit, wo ich bereits mit den Ereignissen des Tages zutiefst beschäftigt war. Die Nacht war schon lange hereingebrochen, als ich bei dem Ruheplatz auf halbem Wege anlangte und mich neben die rauschende Quelle setzte. Die Sterne flimmerten dann und wann am Himmel, wenn sie die Wolken freigaben. Die dunklen Kiefern wuchsen dicht vor mir auf, überall lagen gestürzte Bäume am Boden zerstreut. Es war eine Landschaft voll wunderbarer Feierlichkeit, die sonderbare Gedanken und seltsame Gefühle in mir wach werden ließen. Ich weinte, und indem ich die Hände vor tiefster Qual faltete, rief ich aus: »O Sterne, Wolken und Winde, wollt ihr mich höhnen? Wenn ihr wirklich Mitleid mit mir habt, dann löscht Gefühl und Denken in mir aus, dass ich ins Nichts aufgehe. Wenn nicht, so lasst mich in der Finsternis zurück.« Dies waren wilde und qualvolle Ausrufe, aber ich vermag nicht zu sagen, wie sehr das Flimmern der Sterne mich bedrückte und wie ich auf jeden Windstoß lauschte, als sei er der Vorbote eines düsteren, verhängnisvollen Sturmes, der von den Bergen heranbrausen würde, um mich zu vernichten. Es dämmerte der Morgen, ehe ich im Dorfe Chamonix anlangte. Aber als ich so verstört und sonderbaren Blickes unter sie trat, beruhigte dies kaum die Besorgnisse der meinen, welche die Nacht ängstlich auf meine Rückkehr geharrt hatten. Am folgenden Tage kehrten wir nach Genf zurück. Bei unserem Ausflug war es meines Vaters Absicht gewesen, mich zu zerstreuen und mir das verlorene seelische Gleichgewicht wiederzugeben. Dieses Vorhaben war völlig gescheitert. Ich war verzweifelter denn je. Und da er sich das übermäßige Herzeleid, das mich bedrückte, nicht erklären konnte, beeilte er sich, nach Genf zurückzukehren, in der Hoffnung, dass die Ruhe und Einförmigkeit des häuslichen Lebens allmählich meine Schmerzen mildern würden, was auch immer deren Ursache sei. Ich selbst verhielt mich teilnahmslos all seinen Anordnungen gegenüber. Auch die warme Herzlichkeit meiner geliebten Elisabeth vermochten es nicht, mich aus dem Abgrund der Verzweiflung zu reißen. Das Versprechen, das ich dem Dämon gegeben, lastete auf meinem Gemüt wie die Bleikappe auf den Schultern der Heuchler in Dantes Hölle. All meine irdischen und himmlischen Freuden zogen wie ein Schatten an mir vorüber. Einzig jener Gedanke hatte wirkliches Leben für mich. Wundert es dich, wenn ich gelegentlich wie von Sinnen war, oder dass ich im beständigen Wahnfieber bin, werde ich nicht von der ganzen Menschheit gehasst? Ich sah eine Unzahl scheußlicher Tiere um mich, die mich unaufhörlich quälten, mich schreien und bitter seufzen machten. Allmählich beruhigten sich diese Gefühle jedoch. Ich nahm wieder teil am täglichen Leben, wenn auch nicht mit besonderem Interesse, so doch zumindest mit etwas ruhigerem Gemüt.